Swiss. Reisende in Richtung Spiez und Bern steigen bitte um. Next stop, Swiss. Passengers traveling to Spiez and Bern, please change to the connecting train. Ja, ja. Ah.